Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 12. Guten Morgen und nochmals guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen hervorragend an diesem schönen neuen Tag. Machen wir mit dem nächsten Vers weiter, das ist Vers 16. Und lasst uns alle gemeinsam voranschreiten. Gemeinsam voranschreiten? Erneut sehen wir das Herz des Apostel Paulus. Hey Leute, lasst uns zusammengehen. Ich bin nicht hinter euch, um euch anzutreiben. Ich bin nicht an der Spitze, um euch als Boss zu sagen, was ihr zu tun habt. Ich würde sagen, warum machen wir das nicht zusammen? Und ich liebe dieses Herz von Paulus. Also schau. Und lasst uns alle gemeinsam voranschreiten, um diesen Siegespreis zu erreichen. Paulus hatte solch eine tiefe, tiefe Leidenschaft, dass all die Gemeinden Gottes mit ihm zusammenlaufen würden, um das Ziel Gottes zu erreichen. Ich denke, wenn wir in das Herz von Paulus hätten schauen können, hätten wir Menschen darin sehen können. Er liebte die Sünder, er liebte die Menschen, er liebte die Gemeinden. Und hier drückt er wieder aus, wir sind zusammen unterwegs. Und lasst uns alle gemeinsam voranschreiten, um diesen Siegespreis zu erreichen, indem wir einen Weg mit einer Leidenschaft verfolgen. Sehr interessant. Wenn du das Leben des Apostel Paulus studierst, scheint er viele verschiedene Leidenschaften gehabt zu haben. Er hatte eine Leidenschaft, das Evangelium zu verkünden. Er hatte eine Leidenschaft für die Gemeinde. Er hatte eine Leidenschaft, seinem eigenen Volk, den Juden, Jesus bekannt zu machen. Er hatte eine Leidenschaft, die Gemeinde als reine, heilige Braut Jesus zu präsentieren. Aber hier nimmt er all die anderen Leidenschaften und ordnet sie einer einzigen Leidenschaft unter. Und lasst uns alle gemeinsam voranschreiten, um diesen Siegespreis zu erreichen, indem wir einen Weg mit einer Leidenschaft verfolgen. Erinnerst du dich, was der eine Weg und die eine Leidenschaft ist? Intimität mit Jesus nachzujagen, denn dafür hat Jesus dich ergriffen. Ich lade dich ein, wieder einmal mit mir zu träumen. Träume mit mir, dass jeder einzelne Christ auf der ganzen Welt von nun an nur noch einen Weg geht und eine Leidenschaft hat. Und das ist, Intimität mit Jesus zu erstreben, denn dafür hat Jesus ihn ergriffen. Ich sage dir, die Gemeinde wäre eine viel stärkere Kraft. Die Welt würde anders aussehen, denn jeder wüsste, dass wir echte Nachfolger Gottes sind, weil wir jede andere Leidenschaft der einen unterordnen. Überleg mal, am Ende, wenn du alles erreicht und den größten Dienst und dein Reich gebaut hast, aber nicht den einen Weg und die eine Leidenschaft hattest, nämlich Jesus, deinen innigen Bräutigam, denkst du wirklich, dass in der Gegenwart des einen, für dessen Intimität du bestimmt bist, all die anderen Sachen noch irgendeinen Wert haben? Ich glaube nicht. Vers 17. Meine geliebten Freunde, ahmt meinen Weg mit Gott nach und folgt all jenen, die gemäß der Lebensweise wandeln, die wir euch vorgelebt haben. Mein Gott, ich wünschte, wir hätten heutzutage mehr solche Leute. Ich wünschte, wir hätten mehr Menschen, die sagen können, hey, ahmt meinen Weg mit Gott nach. Ich habe viele Pastoren sagen gehört, ich muss zwar predigen, was in der Bibel steht, aber ich muss nicht danach leben. Schockierend, oder? Ich habe auch schon viele Gemeindemitglieder sagen gehört, ich höre zwar dem zu, was er predigt, aber ich werde niemals so leben wie er. Es ist wirklich traurig, dass es zwischen dem, was viele Leute predigen und dem, was sie lehren, eine riesige Diskrepanz gibt. Möge jeder einzelne Christ an den Punkt kommen, dass er zu jedem, den er jemals trifft, sagen kann, bitte ahme mein Leben mit Gott nach. Wenn du dir den ganzen Kontext anschaust, konnte Paulus das sagen, weil er bereits erwähnte, dass er alles als Müll betrachtete und sagte, ich lasse alles zurück, ich habe einen Weg und eine Leidenschaft, und das ist in absoluter Intimität mit meinem geliebten Jesus zu leben. Natürlich konnte er da sagen, bitte ahmt meinen Weg nach. Jeder Christ sollte so leben, dass er von anderen nachgeahmt werden kann. Dann sagt er, und folgt all jenen, die gemäß der Lebensweise wandeln, die wir euch vorgelebt haben. Weißt du, was das heißt? Paulus war nicht der Einzige. Die Leute, die mit ihm wandelten, lebten genauso wie er. Er sagt, wir haben euch diesen Lebensstil vorgelebt. Ich unterrichte seit über 30 Jahren christliche Leiter und ich habe den Leitern immer beigebracht, wenn ihr nicht lebt, was ihr predigt, dann predigt es nicht. Menschen brauchen ein Vorbild, dem sie folgen, und ihr müsst es erst vorleben, bevor ihr es predigt. Wir müssen also an den Punkt kommen, dass wir Christen vormachen, wie man sein Leben führt. Und wenn wir es gut vorleben, werden die Menschen dem folgen. Stell dir heute zusammen mit dem Heiligen Geist die Frage: Heiliger Geist, lebe ich ein Leben vor, so dass andere auch so leben sollten wie ich? Wenn du dazu Ja sagst, dann gib der herrlichen Gnade Gottes die Ehre. Wenn du Nein sagst, dann gehe vor Gott auf deine Knie und sage: Gott, das muss sich ändern. Ich möchte ein Vorbild für andere werden. Kannst du dir vorstellen, wenn wir Christen unser Leben so führen können, dann können wir ohne Stolz sagen, hey, ahme es nach, wie ich mit Gott lebe. So verändern wir die Welt. Bis morgen.